Abschnitt 7 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine Frau hart des Mörders, Teil 2. Sein nächstes Schreiben an Clara ist schon nach Hannover gerichtet, nach einer neuerlichen Bluttat, die er diesmal allein begangen hatte. Am 5. August 1883 war er mit dem bildhübschen Stubenmädchen Therese Ketterl nach Lilienfeld gefahren und hatte sie in eine einsame Gebirgsschlucht, die Sternleiter, geführt, wo er sie erschoss. Bei Gericht gab er allerdings an, er habe seiner Begleiterin gezeigt, dass sein Revolver ungeladen sei. Später habe er unauffällig ein Geschoss eingeschoben und sie veranlasst, den Revolver spaßhalber gegen ihren Kopf abzudrücken. Den Leichnam beraubte Hugo Schenk vollständig, zog ihm sogar Kleider und Wäsche aus und versenkte ihn in den Fluss. 3 Tage darauf schreibt er an Clara nach Hannover. Wien, 8.8.83. Verehrtes Fräulein, anzeige Ihnen, dass ich von meiner Geschäftsreise zurückgekehrt bin, habe viele Aufregungen hinter mir, doch glaube ich, alles gut erledigt zu haben, so dass unsere Zukunft jetzt heller erscheint. Ich fand Ihre beiden L-Briefe, U-Punkt können sich denken, wie ich mich freute. Ich vertraue Ihnen vollkommen, wie Sie auch mir vertrauen können. Das Leben hat viele ernste Momente, doch mit Mut und Geduld kann man alles überwinden. Auch Hass und Missgunst können nichts ausrichten gegen die Einigkeit zweier treuer Herzen. Ich würde Ihnen raten, alle notwendigen Papiere sich von Ihren W-Eltern schicken zu lassen und auch alles andere bereitzuhalten. Sie werden von mir sehr bald erfahren, was ich für uns beide beschlossen habe. U-Punkt glaube ich, dass dann unser Glück vollkommen sein wird. Seien Sie vielmals, U-Punkt, aufrichtig innig gegrüßt von Ihrem Hermann S. Der Brief, mit dem er sich ein neues Opfer sichert, ist umso bemerkenswerter als die letzte Beute. Diesmal muss er sie weder mit seinem Bruder noch mit Schlosserreck teilen, so beträchtlich ist, dass er sich wahrlich eine Zeit lang Ruhe gönnen könnte. Hat er doch die Depots der Ketterl in der Höhe von 813 Gulden und 364 Gulden 58 Kreuzer behoben, für die Wertpapiere in der Wechselstube Merkur 1400 Gulden bekommen und dem Leichnam außerdem ziemlich teuren Schmuck geraubt. Mit Emilie Höchstmann, die der Mädchenmörder wirklich zu lieben scheint, fährt er nun nach Stettin. Nicht ohne vorher der zum nächsten Opfer ausersehenen Clara obige Sentenzen mitzuteilen, dass das Leben viele ernste Momente habe, Mut und Geduld alles überwinden können und dergleichen. In Stettin richtet er dem Schwager der Höchstmann vom Gelde der toten Ketterl einen Blumenladen ein und verbringt den Rest der Flitterwochen in Wien, wo bereits Plakate das Verschwinden der Ketterl anzeigen und den Verdacht eines Raubmordes aussprechen. Vielleicht denkt er nunmehr daran, einige Zeit zu pausieren. Jedoch Clara bombardiert ihn mit Liebesbriefen. Sie drängt sich zu ihrem Glück. Er antwortet nicht. Als sie ihm anzeigt, dass sie am 1. September nach Wien abreisen wolle, winkt er ab. Korrespondenzkarte genügt. Wien, 25.08.1883. Verehrtes FRL. Ausrufezeichen. Ein Telegramm zwingt mich, auf einige Zeit zu verreisen. U-Punkt muss Sie daher bitten, Ihre Abreise zu verschieben, bis ich Ihnen meine Rückkunft anzeige, welches hoffentlich recht bald der Fall sein wird. Mit vielen Grüßen zeichne ich mich, Hermann S. Hermann S. arbeitet an neuen Dingen. Die Zofe Josephine Eder braucht er gar nicht zu ermorden. Sie ist so sehr sein willenloses Instrument, dass sie ihm ohne äußere Nötigung ihre Ersparnisse ausliefert und ihre Herrin, die Baronin Malfatti, bestiehlt, um den Schmuck ihrem Bräutigam zu bringen. Außerdem hat Schenk das Stubenmädchen Rosa Ferenczi aufs Korn genommen, das ein Vermögen von 800 Gulden hat. Aber sie hat ihr Sparkassenbuch verloren und die Amortisation muss durchgeführt werden, bevor Schenk daran gehen kann, sie umzubringen. Inzwischen verlangt Schlossareck, dessen Anteile immer gering gewesen sind und der von der Ketterl überhaupt nichts gehabt hat, aus Geldmangel die Ausführung neuer Taten. Da schreibt Schenk an mehrere seiner Reservebräute. Das Gericht stellte später fest, dass er deren 8 besaß und knüpft die gelockerten Beziehungen fester. Unsere Clara bekommt diesen Brief. Wien am 12. Oktober 1883. Verehrtes Fräulein Clara, mitteile Ihnen voller Freude, dass ich gesund zurückgekehrt bin, dass Ihre Briefe vorgefunden habe. Ich bin sehr schmerzlich überrascht, weil Sie an meiner Treue verzagt sind. Ich bin ein Mann von Wort. Was ich mir vornehme, führe ich durch. Auch wenn sich noch so unermessliche Schwierigkeiten gegen mich türmen. Seien Sie versichert, dass auch ich der schönen Stunden in V. mich gerne erinnere und nichts sehnlicher wünsche wie unsere endliche Vereinigung. Schreiben Sie mir, wann Sie nach hier kommen können, damit ich, von Berufsgeschäften Sorgen überhäuft, alles einrichten kann. Nehmen Sie nochmals die Versicherung meiner vollsten Liebe und Ergebenheit entgegen von Ihrem Hermann S. Ingenieur. Westbahn Wien, Poste Restante. Ein Überfall, den die beiden Schenks und Schlossareck auf einen Postboten zwischen Pöchlan und Ahrstetten unternehmen wollen, schlägt fehl. Ein Einbruch, um die Familie des Postmeisters zu ermorden, stellt sich als undurchführbar heraus. Die Rosa Ferenczi ist noch nicht reif zum Raubmorde, da sich die Amortisation des Einlagebuchs verzögert und Clara, die am 1. September Hannover verlassen wollte, schreibt anscheinend, auf die Postkarte hin warte sie noch, und zwar habe sie sich ihrer Herrschaft gegenüber verpflichten müssen, noch mindestens ein Vierteljahr im Dienst zu bleiben, sonst wäre sie nicht von Neuem angestellt worden. Die Antwort ihres Bräutigams lautet: Wien, 2. November 1883. Verehrtes Fräulein Clara, bestätige Ihnen Ihre beiden Briefe vom 18. 26. Oktober. Bin sehr traurig, dass Sie sich auf so lange Zeit verpflichtet haben. Ich habe unsere Vereinigung, die ich so sehr ersehne, für diese Tage erwartet und bin sehr traurig, dass ich bis Neujahr warten muss. Schreiben Sie mir, wann Sie eintreffen, da Sie sehnsüchtig am Bahnhof erwarten werde. In meinem Leben ist unerwartet eine sehr günstige Wendung eingetreten. Ich gebe Ihnen die bestimmte Versicherung, dass sich unsere Zukunft sehr günstig gestalten wird. Vergessen Sie nicht, die Papiere mitzubringen, alles andere, damit nichts verzögert. Ich habe hier bereits alle Vorkehrungen getroffen. Mit der Hoffnung auf endliches, baldiges Wiedersehen empfiehlt sich Ihnen Ihr Sie liebender H.S. Ingenieur. Westbahn postlagernd. Der letzte Brief, den Schenk an seine Braut schreibt und in dem er ihr, vielleicht wirklich, aufrichtigen Herzens ein glückliches Weihnachtsfest wünscht, weil es doch das letzte ist, trifft auch alle Anordnungen wegen der Ankunft. Wien am 10.12.83. Verehrtes Fräulein Clara, Wie ich aus Ihrem letzten L-Punkt-Briefe vom 1. des Monats sehe, haben Sie alles so erledigt, wie ich es nicht besser wünschen kann. Betreffs Ihrer Befürchtung kann ich Sie vollkommen beruhigen. Ich bin ein freiheitlicher Mann, U-Punkt habe keine Vorurteile. Bewahren Sie mir nur Ihre W-Punkt-Zuneigung, U-Punkt-Vertrauen und seien Sie versichert, dass ich Gleiches mit Gleichem vergelten, U-Punkt meine Zärtlichkeit niemals erkalten wird. Ich wünsche Ihnen aus aufrichtigstem Herzen ein glücklichstes Weihnachtsfest, weil es doch das letzte ist, das Sie in ledigem Stande verbringen. Abreisen Sie also am 1. nächsten Monats. Nehmen Sie alles mit und schreiben Sie mir noch die Stunde Ihrer Ankunft. Ich werde auf dem Perron warten, wenn ich in Wien bin, sonst gehen Sie ins Hotel zur Goldenen Spinne auf der Landstraße, wo ich ein Zimmer reservieren werde. Es kann nämlich sein, dass mich eine wichtige, unaufschiebbare Angelegenheit zu einer kurzen Reise zwingt. Klammer auf, geschäftlich, Klammer zu. Nehmen Sie die Versicherung meiner vollsten Ehrenhaftigkeit, mit der ich mich zeichne, Siegel, Ingenieur. Bitte antworten Sie mir noch umgehend. HKS Westbahn Wien, Poste Restante. Zwischen Lipp und Kelchesrand. Eine Woche nach Absendung dieses Briefes trifft endlich die Zuschrift der Sparkasse an Rosa Ferenczi ein, dass die Amortisation durchgeführt wurde und der Behebung des Betrages nichts im Wege stehe. Nun wird in der Nähe von Pressburg am rechten Donauufer die Mordstätte ausfindig gemacht und an Ort und Stelle alles besprochen. Am 28. Dezember reist Schenk mit der Ferenczi nach Pressburg. Schlossereck und Karl Schenk, die Hugo als seine Freunde vorstellt, fahren mit. Nachdem sie gegessen haben, begeben sich alle auf den ausgesuchten Platz. Dort schlägt Schlossereck mit einer Hacke, die er in einem Sack bei sich trug, das Mädchen nieder. Dann ergreift Hugo Schenk das Beil und vollendet das Werk, indem er ihr die Schädeldecke zertrümmert. Die Leiche wird durchsucht. Ohrgehänge und Perlenarmband abgenommen, Klammer auf, es sind Geschenke Schenks, für den sie die Eder bei der Baronin Malfatti gestohlen hat, Klammer zu, und vor allem das Sparkassenbuch. Hugo wirft die Tote steinbeschwert in die Donau. Schenk wird vorsichtig. Die Amortisation des Einlagsbuches könnte in Verbindung mit dem Verschwinden der Ferenczi und der Auszahlung des Gesamtbetrags Verdacht erregen. Auch kennen ihn die Dienstgeber des verschwundenen Mädchens. Tagsüber hält er sich in der Wohnung seines Bruders oder Schlossereks auf. Er denkt nicht daran, die Briefe Claras abzuholen, geschweige denn die Braut zu erwarten. Clara kommt an, und da ihr Bräutigam nicht am Bahnhof ist, geht sie ins Hotel zur Goldenen Spinne. Kein Zimmer reserviert, ihr Bräutigam unbekannt. Sie bleibt. Auf dem Bahnhofspostamt erfährt sie, dass ihre letzten Briefe nicht behoben sind. Vielleicht hat er ihr nach Hannover geschrieben. Sie fährt nach Hannover zurück. Auch hier nichts. Nun, vielleicht hatte er keine Zeit. Ihr Vertrauen ist nicht erschüttert. Schenk wird ausgeforscht, festgenommen, und man macht ihm schon im März vor dem Senat des Ausnahmsgerichtes den Prozess. Am 22. April 1884 baumelt er neben Schlossereck als einer der bestialischesten Mörder aller Völker und Zeiten auf dem Galgen. Clara aber wartet noch immer auf ihn. Briefe, Rosen und Ring sind ihr Heiligtum und die Erinnerung an ihren Fürsten, der so vornehm und zurückhaltend war wie keiner der Männer, denen sie je begegnet. Sie wartet auf ihn seit 42 Jahren und ist überzeugt, er wird wiederkehren und sie freien. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Klaus Missfeld.